Der Zustand ist ohne Erwartung eine fragile, sphärische Konstruktion, die jederzeit in sich zusammenbrechen kann und dann das wieder neu aufzubauen verlangt. Draußen Stimmen, sie flüstern, sie wechseln sich ab. Was haben sie vor? Sie klingen hastig wie vor der Tat. Aufzeichnung, Rauchsäulen, Lebenshauch. Bewegung in dem, was auch andere tun. Empfangen aus Strahlen nicht exhumierbarer Arten. Nationalistischer Menschenschlag.